Was brauchst du, um mehr Abenteuer ins Leben zu bekommen? Was macht das Leben spannender? Wie kannst du mehr Abwechslung genießen und dein Leben erleben? Das sind Fragen des heutigen Podcasts. Mein Name ist Patrick Flender und jetzt starten wir. Viele Menschen wünschen sich ein spannenderes Leben. Mehr Abenteuer, mehr O's und A's. Willst du auch mehr Spannung, mehr Abenteuer, mehr Leben? Bevor ich darauf eingehe, was du dafür benötigst und wie du es dauerhaft installierst, möchte ich erstmal darauf eingehen, warum für die meisten Menschen das Leben wie eine Zeitschleife läuft. Du kennst das sicher. Deine Routinen im Leben. Auch du hast viele Routinen installiert im Leben, die immer gleich ablaufen. Sei es derselbe Ablauf auf der Arbeit oder auch am Abend die immer gleiche Gestaltung des Abends. Wochenenden laufen gleich ab und die Routine reiht sich an die Routine. Warum ist das so? Weil der Mensch gleiche Abläufe mag. Er fühlt sich dann sicher. Abläufe, die der Mensch als sicher empfindet, wiederholt er gern und daraus bauen sich automatisch Routinen und Gewohnheiten. Obwohl die Sicherheit uns gefangen hält und die Zeitschleife aller täglich grüßt das Murmeltier immer unaufhörlich läuft, wissen wir, dass es da draußen in der großen, weiten, bunten Welt so viel spannende Dinge gibt, die wir doch mitnehmen sollten. Aber der Schritt ins Unbekannte, auf unbekanntes Terrain, fällt uns deutlich schwer. Und es kommen Situationen, in denen der ein oder andere immer und immer wieder zum Beispiel überlegt, ob er den Job kündigen sollte, der ihn schon so lange nervt. Aber durch die Sicherheit, in dem Fall zum Beispiel Geld, Tagesablauf, macht es derjenige nicht. Ich habe jetzt einige Fälle direkt erlebt, wo Menschen, die in meinem Business tätig sind, von heute auf morgen einfach den Entschluss gefasst haben, ich kündige. Und es dann auch getan haben. Und was soll ich sagen? Was meinst du, wie sich diese Person gefühlt hat? Gut oder voller Stolz? Und mit großen Strahlen immer wiederholt, ich habe gekündigt, ich bin frei. Und jetzt schauen wir uns mal genau diesen Fall an. Was war nötig, um die Routine, die gewohnten Bahnen zu durchbrechen? Und jetzt kommt die Antwort. Mut. M-U-T. Mut. Mut braucht man dazu, aus der Sicherheit, der Komfortzone, dem Routinenkreislauf auszubrechen und dem Leben eine neue Richtung zu geben. Und wenn du diesen Mut entwickelst, Mut zur Freiheit, Mut zur Selbstbestimmtheit, Mut zum Abenteuer, dann kann das Leben sich auch immer mehr zum Abenteuer entwickeln. Denn das Schöne ist, auch daran kann sich der Mensch gewöhnen, mehr Mut respektive weniger Angst vor Neuem zu bekommen. Dann nimmst du die Welt des Unbekannten auch nicht als Angst wahr, sondern als großes Geschenk. Warst du schon mal in einem anderen Kulturkreis, zum Beispiel in Asien, in einem arabischen Land oder sowas? Bist du da aus dem Flugzeug ausgestiegen und hast sofort bemerkt, oh, hier ist es anders? Andere Gerüche, andere Menschen, andere Werbung, andere Autos, andere Gewohnheiten, andere Läden, andere Produkte, andere Abläufe. Spannend, oder? Hast du das auch als aufregend und interessant empfunden? Genauso ist es, wenn du die Routine deines Lebens verlässt und den Mut nimmst, um auszubrechen. Denn ansonsten ist das Leben wie ein Buch oder ein Film, dessen Ende man bereits kennt. Nämlich langweilig. Also erkenne deinen Mut und mache dir den Mut zum Freund. Schenke ihm mehr Beachtung als der Angst vor Neuem, weil Angst lähmt, Mut ist kreativ. Wem es schwerfällt, der kann sich folgenden Satz bedienen. Was ist, wenn ich es tun würde? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Oftmals merkt man dann, dass die Angst sehr klein ist im Verhältnis zu der Chance, die entsteht. Habe Mut, jetzt. Balle deine Hand zur Faust und programmiere dich, mit dem Mut Dinge zu verändern. Und rufe jetzt ganz laut, mehr Abenteuer bitte. Einmal zusammen, mehr Abenteuer bitte. Mehr davon findest du in meinem Blog unter www.patrickflender in einem Wort.de.